Good morning, people. Guten Morgen, Leute. How wonderful! You've already died to the law and you've now also died to the So world. wunderbar, ihr seid bereits dem Gesetz gestorben und nun nach der Welt. Now let's be identified with the cross in a third way. Lasst uns jetzt mit dem Kreuz auf dritte Art und Weise identifiziert sein. That old boy, that old girl. Dieser alte Junge, dieses alte Mädchen. Look what Romans chapter 6 verse 6 tells. Schaut, was Römer 6, 6 sagt. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we no longer should live as slaves to sin. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Listen, no matter what happened to the cross, egal was am Kreuz geschehen ist, you will not experience it until you apply it by faith. Ihr werdet es nicht erleben, außer ihr wendet es im Glauben an. Paul tells us that the old man has been crucified, but that doesn't mean that you experience. Paulus sagt uns, dass der alte Mensch gekreuzigt worden ist, aber das bedeutet nicht, dass ihr es erlebt. It will only be your experience if you by faith apply this and practice it. Ihr werdet es erst erleben, wenn ihr es durch Glauben anwendet und praktiziert. So what does it mean, the old man? Was bedeutet es, der alte Mensch? Galatians 5, verse 24, it gives us a clearer understanding. Galater 5, 24 erklärt es uns genau. It talks also that we are crucified with Christ. Es geht ebenfalls darum, mit Christus gekreuzigt zu sein. Those who are Christ have crucified the flesh, which is the old man, with its passion and desire. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. So what does it mean? Was bedeutet das? It means that when we are without Christ, we are driven by our passions and desires. Es bedeutet, dass wir ohne Christ, wenn wir ohne Christus sind, dass wir von unseren Begierden und Leidenschaften getrieben sind. Our sinful longings to do the things that we just want to do. Von unseren sündigen Gelüsten und Sehnsüchten, die wir einfach tun möchten. That's how we sin. So sündigen wir. Every person who is not a Christian has a sinful nature. Alle Menschen, die keine Christen sind, haben eine sündige Natur. This sinful nature expresses itself through the passions and desires. Diese sündige Natur drückt sich durch Leidenschaften und Begierden aus. So what happened? Was passiert dann? When Christ died on the cross, als Christus am Kreuz gestorben ist, something beautiful happened. Ist etwas Wunderbares geschehen. The sinful nature was also crucified. Eure sündige Natur wurde ebenfalls gekreuzigt. You have to now appropriate this by faith. Ihr müsst das jetzt im Glauben ergreifen. First of all, you have to desire this and want this experience. Zuallererst müsst ihr euch danach ausstrecken und es wirklich erleben wollen. Christians who want to sin will always sin. Christen, die sündigen wollen, werden immer sündigen. That's something you have to get in your understanding. Das müsst ihr einfach verstehen. But if you truly from all of your heart do not want to sin. Aber wenn ihr aus ehrlichstem Herzen nicht mehr sündigen wollt. You have to embrace the cross. Müsst ihr das Kreuz annehmen. Which means by faith you have to look at the cross and say my old sinful nature is there. Das bedeutet, ihr müsst im Glauben zum Kreuz schauen und sagen, dort ist meine alte sündige Natur. Look what Romans 6 verse 11 tells us. Schaut, was Römer 6, 11 sagt. It says likewise you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So you have to recognize this. It means you have to come to a clear decision that that's what I recognize as the truth. Ihr müsst es erkennen und eine klare Entscheidung treffen, dass ihr nur das als Wahrheit anerkennt. But look what he says in verse 12, how to apply it. Aber schaut, was in Vers 12 sagt, wie ihr es anwenden könnt. For do not let sin reign in your mortal body that you should obey its lust. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorcht. So what Paul is saying is, you've got to make the decision. Since you're already dead, don't let sin rule you. Also Paulus sagt, ihr müsst eine Entscheidung treffen, da ihr bereits gestorben seid. Lasst die Sünde nicht mehr über euch herrschen. Paul never says, hey, work hard to overcome sin. Paulus hat nie gesagt, strengt euch an, um die Sünde zu überwinden. He says, no, you embrace the truth of the cross, that on the cross you've already been put there. Er sagt, ihr nehmt die Wahrheit des Kreuzes an und dass ihr bereits dort seid. And now, because that's the truth that your heart believes. Und jetzt, aufgrund dieser Wahrheit, die euer Herz nun glaubt, don't let the desires control. Lasst euch auch nicht von den Begierden beherrschen. But look what he says. Schaut, was er sagt. Dead to sin and alive to God. Das Sünde für tot, Gott aber lebend. Interesting. Interessant. Here we see both. We see the death and we see the resurrection. Hier sehen wir beides, den Tod und die Auferstehung. So if you truly want the resurrection power of Jesus to flow through you, Wenn ihr also wirklich wollt, dass die Auferstehungskraft Jesu durch euch fließt, you have to first embrace the death to sin. Müsst ihr zuerst den Tod der Sünde annehmen. Gotta make a choice saying, by faith, I look at the cross and that's where my sinful nature is. Ihr müsst eine Entscheidung treffen. Ich schaue im Glauben auf das Kreuz, wo sich meine sündige Natur befindet. The old man is dead. Der alte Mensch ist gestorben. Tomorrow we will conclude this session, this series. Morgen werden wir diese Serie beenden. See you tomorrow. Bis morgen.